B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon begrüßt die Nina Landhofer und wir beschäftigen uns unter anderem heute mit dem schrecklichen Unglück in Smolensk, Obamas Abrüstungsabkommen und der Sorge der Osteuropäer und dem britischen Wahlkampf in London. Es sollte endlich eine Annäherung werden. Die Gedenkveranstaltung, die gestern in Katyn nahe der russischen Stadt Smolensk hätte stattfinden sollen. Dort waren vor 70 Jahren 20.000 polnische Zivilisten vom sowjetischen Geheimdienst unter Stalin umgebracht worden. Doch dann passierte das schreckliche Unglück. Die russische Tupolew, in der der polnische Präsident und mit ihm über 80 Vertreter der politischen Elite Polens saßen, stürzte auf dem Weg zur Gedenkveranstaltung ab. Damit geht das Trauma, das die Polen mit dem Namen Katyn verbinden, in einem gedoppelten Sinn weiter, meint mein Kollege Henrik Jacek. Kein anderer Ort in Russland hat sich so sehr ins polnische Gedächtnis negativ eingraviert wie Katyn. Ein Ort des Grauens, ein Ort, in dessen Umgebung 22.000 Polen von den Sowjets getötet wurden. Auf Befehl Stalins wurde dort zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die polnische Elite ohne Gerichtsverhandlung, ohne öffentliche Anklage, ohne Grund per Genickschuss ermordet. Wer polnische Intellektuelle auslöscht, meinte Josef Stalin, der vernichtet auch das Land. Und genau das hatte der russische Diktator mit Polen 1940 vor. Jahrzehntelang wurde der Massenmord geleugnet. Erst zu Beginn der 90er Jahre, als Gorbatschow im Kreml an die Macht kam, war Russland bereit, den vom sowjetischen Geheimdienst verübten Massenmord peu à peu zuzugeben. Sich dafür zu entschuldigen, vermochte der Kreml indes lange nicht. Geschweige denn es zulassen, dass am Ort des Grauens der Opfer gedacht wurde. Und just in dem Augenblick, in dem Moskau auf Polen zugeht, den Mord von Katyn, wenn auch halbherzig, so doch als Verbrechen brandmarkt und der polnischen Elite mit dem Staatspräsidenten an der Spitze erlaubt, eine Gedenkmesse zu Ehren der Katyn-Opfer zu zelebrieren, geschieht etwas Unvorstellbares. Der Präsident, seine Gattin sowie sehr viele maßgebliche Politiker und ranghöchste Militärs kommen ums Leben. In unmittelbarer Nähe jenes Ortes, an dem vor 70 Jahren schon einmal die polnische Elite starb. Eine menschliche Tragödie mit ungeheurem politischem Symbolcharakter. Und zwar nicht nur für Warschau, sondern auch für Moskau. Schließlich starb bei dem Flugzeugabsturz der schärfste Kritiker des russischen Premiers. Und das auch noch auf jenem russischen Boden, der ohnehin vom polnischen Blut durchtränkt ist. Damit wurde ein Albtraum in den so fragilen polnisch-russischen Beziehungen zur bitteren Realität. Auch deshalb, weil wenige Tage zuvor in Katyn Wladimir Putin nur mit dem polnischen Premier der Opfer gedachte. Lech Kaczynski, der Präsident, wurde dazu von Moskau nicht eingeladen. Dass die russische Führung für diesen Unfall indes nicht verantwortlich ist, steht außer Frage. Es scheint vielmehr ein Pilotenfehler gewesen zu sein. Das zumindest legt die bisherige Auswertung der Blackbox nahe. Menschliches Versagen, trotz eindeutiger Warnungen russischer Fluglotsen, die eine Landung wegen dichten Nebels als lebensgefährlich einstuften und davon auch abrieten. Doch vielleicht eben weil in diesem Teil Russlands Moskau einst so grauenvoll den Polen die Bedingungen aufoktroyierte, wollten der Pilot, aber vielleicht auch der polnische Präsident sich diesmal dem russischen Diktat nicht beugen. Töricht, tragisch und trotz der bitteren Geschichte nicht nachvollziehbar. Ein Kommentar von Henrik Jacek war das. Wieder sollte es für den US-Präsidenten Obama etwas Historisches werden, so wie die US-Gesundheitsreform, nur eben auf außenpolitischem Terrain. Ganz ist ihm das wohl nicht gelungen, doch immerhin haben Obama und der russische Präsident Medvedev ein neues Abrüstungsabkommen unterzeichnet. Ort der Unterzeichnung war Prag, dort, wo Obama vor einem Jahr in einer Rede das Ziel einer atomwaffenfreien Welt ausgegeben hatte. Die Osteuropäer sind über diese neue Annäherung zwischen Russland und den USA allerdings nicht unbedingt glücklich. Christina Jansen. Ich bin hier, um zu sagen, dass sich die Vereinigten Staaten von den Menschen dieser Nation nie abwenden werden. Artikel 5 des NATO-Vertrags sagt es ganz deutlich. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Barack Obamas Versprechen hörten die Prager vor einem Jahr mit Begeisterung. Doch seinen neuerlichen Besuch Seite an Seite mit dem russischen Präsidenten Medvedev sehen viele skeptisch. So eine Liebesorgie mit Russland, wetterte der frühere Europaminister Alexander Vondra, habe er in den vergangenen 20 Jahren nicht erlebt. Und das Wochenblatt Reflex zeigt Barack Obama in einer Karikatur in leidenschaftlicher Umarmung mit dem früheren sowjetischen Machthaber Brezhnev. Der Westen, so die Botschaft, knicke vor Russland ein. Historisch betrachtet sei das ein verständlicher Reflex, meint der tschechische Sozialdemokrat Lubomír Zaorálek. Das sind Gefühle, die in Tschechien und einigen anderen postkommunistischen Ländern leider immer noch vorhanden sind, dass Russland die Hauptgefahr für den Weltfrieden sei. Aber auch die Vereinigten Staaten haben eigentlich keinen Grund, den Russen gegenüber Zugeständnisse zu machen. Nicht nur Tschechien, auch andere postkommunistische Staaten sehen den russisch-amerikanischen Schulterschluss als Bedrohung. Sie fürchten zum einen, auf der Agenda Washingtons nach unten zu rutschen, gleichzeitig sehen sie sich aufs neue russischen Machtansprüchen ausgesetzt. In einem offenen Brief an Barack Obama warnten führende mittel- und osteuropäische Intellektuelle deshalb im vergangenen Jahr vor einer Schwächung der NATO und russischem Revisionismus. Ängste, die durch Barack Obamas Abkehr vom Bau eines Raketenschildes in Polen und Tschechien verstärkt wurden, meint der Prager Politologe Peter Kratochwil. Dieses Projekt galt vielen als das Symbol für Amerikas Engagement in der Region. Die tschechische politische Elite benimmt sich wie eine verschmähte Geliebte. Das hat auch der Brief von Ex-Präsident Václav Havel und anderen Intellektuellen an Präsident Obama gezeigt. Er hat belegt, dass sich Tschechien, aber auch Polen und die baltischen Staaten von der neuen US-Regierung stiefmütterlich behandelt fühlen. Gerade diese Elite hält Obamas Idee einer Zusammenarbeit mit Russland für utopisch, wenn nicht gar naiv. Tschechien und viele andere Länder der Region sehen sich ganz und gar nicht als neutrales Terrain, als Mitte zwischen Ost und West. Für die meisten ist Washington der natürliche Verbündete, mehr noch als die Europäische Union. Umso bitterer sind die Reaktionen, wenn der Eindruck entsteht, Washington opfere seine Partner in Osteuropa einem Neustart der Beziehungen mit Russland. Was der US-Präsident dazu zu sagen hat, interessiert die meisten Menschen in Prag, Bratislava oder Warschau wohl mehr als seine Unterschrift unter dem neuen Abrüstungsvertrag. Vor gut einem Monat wütete der Sturm Xynthia. An der französischen Atlantikküste starben 53 Menschen, Hunderte wurden obdachlos. Die Regierung hat nun entschieden, rund 1400 Häuser werden abgerissen, die in hochwassergefährdeten Gebieten stehen. Viele Bewohner sind damit aber ganz und gar nicht einverstanden. Thierry de Maguet steht der Schreck immer noch ins Gesicht geschrieben. Wir wären fast gestorben. Das wollen wir ganz sicher nicht nochmal erleben. De Maguet steht in seinem Haus in Charon an der Atlantikküste. Besser gesagt in dem, was davon übrig ist. Die Wände sind feucht, es liegt Unrat in der Ecke. Das Wasser stand hoch in de Maguets Haus, vor einem guten Monat, als der Sturm Xynthia über Europa tobte. In der kleinen Behausung kann de Maguet mit seiner Familie ganz sicher nicht mehr wohnen. Aber von der Versicherung hat er bisher auch noch kein Geld gesehen, wie viele Sturmopfer in Charon. Die Versicherungen können bisher noch nichts tun. Wir Opfer befinden uns oft in schwierigen Situationen. Das ist unerträglich. Allein hier im Ort betrifft das etwa 200 Familien. Charon vor einem Monat. Orkan Xynthia fegt mit Rekordgeschwindigkeiten über den schmalen Deich. Das Wasser kommt so hoch wie seit Menschengedenken nicht und überflutet weite Landstriche an der Küste. 53 Menschen sterben. Viele in Häusern, die in sogenannten schwarzen Zonen errichtet worden sind. Dort, wo eigentlich nicht gebaut werden durfte wegen Überflutungsgefahr. Das war in manchen Gemeinden aber kaum bekannt. Jetzt zieht die französische Regierung die Konsequenzen. Rund 1400 Häuser in den gefährdeten Gebieten sollen abgerissen werden. Marie-Olivia Rocca in Étré, nicht weit entfernt davon, ist nicht einverstanden. Es ist doch immer noch mein Haus. Dass es jetzt einfach eingerissen werden soll, kann ich nicht akzeptieren. Sie lassen uns keine Wahl, aber kämpfen für Gerechtigkeit werde ich schon. Die Sturmopfer von der Atlantikküste sollen entschädigt werden. Der französische Staat wird die Häuser in Gefahrenzonen kaufen und dann abreißen. Laut Presseberichten sollen im Schnitt pro Haushalt rund 150.000 Euro fließen. Doch mehrere Gemeinden sind damit nicht einverstanden. Sie finden sich zu Unrecht als unbebaubar eingeordnet. Umweltminister Borloo hat angekündigt, die Lage dieser Gemeinden nochmals unter die Lupe zu nehmen. Borloo ließ jedoch keinen Zweifel daran. Nous ne prendrons aucun Risiko. Wir werden keinerlei Risiko eingehen für die Menschen. Das ist ganz klar. C'est parfaitement clair. Vor kurzem war Präsident Sarkozy in Sharon. Er hat versprochen, dass der Staat den Menschen dort großzügig unter die Arme greift. Ségolène Royal, gescheiterte Präsidentschaftsanwärterin und Präsidentin einer der betroffenen Regionen, hat noch einen ganz anderen Vorschlag. Die Menschen sollten herkommen und ihren nächsten Urlaub an der gebeutelten Atlantikküste verleben, als einen Akt der nationalen Solidarität. Bis dahin will man aufgeräumt haben. Nun ist es endlich raus, der Wahltermin für Großbritannien. Am 6. Mai wird ein neues Unterhaus gewählt. Und wo immer die Spitzenkandidaten auftreten, füllen sie Kantinen, Altenheime oder Krankenhäuser. Ganz andere Erfahrungen machen die einfachen Straßenwahlkämpfer. Das sind Ehrenamtliche ohne prominentes Gesicht, die Broschüren verteilen und Klinken putzen. Sie sind froh, wenn überhaupt jemand stehen bleibt. Dabei bekommen sie die Stimmung der Briten ganz hautnah zu spüren. Von Ferne rattert ein Schiffsmotor, Schrottberge, Industriebrachen. Das Themseufer im Osten von London sieht trostlos aus. Kaum Spaziergänger, wenig Grünflächen, dafür umso mehr Beton. Von Wahlkampf ist hier nichts zu spüren. Auch keinerlei Aufregung, weil der 6. Mai einen Wechsel bringen könnte. Fast jeder zufällig Befragte ist arbeitslos und hat nichts übrig für die Politiker, egal von welcher Partei. Pete steht an einer großen Maschine, zerrissene Jeans, Ölflecken. Der Mitfünfziger ist eine Ausnahme, weil er noch einen Job hat. Von der Politik will er trotzdem nichts wissen. Ich habe mich um meine Arbeit zu kümmern. Außerdem glaube ich keinem an der Haustür. Die Versprechen werden doch sowieso nie eingehalten. Etwa 100 Meter weiter hockt eine blasse Mutter auf einem Steinklotz. Teenager, höchstens 18 Jahre alt. Sie raucht, ihr Sohn quengelt. Aufregen kann ich mich nur über unsere Schule, die von Ausländern überrannt wird. Die nehmen uns auch die Jobs weg. Darüber aber sprechen die Politiker viel zu wenig. Das blenden die einfach aus. In Barking war Labour einst unangefochten stark. Inzwischen geraten die Sozialdemokraten zunehmend unter Druck von der rechtsextremistischen British National Party. Hier macht Labour keine Hausbesuche. Der konservative Simon Marcus ist allein unterwegs. Er versucht, seine Handzettel zu verteilen in den grauen Betonhochhäusern, den Sozialblocks. Mit dem Versprechen, neue Fenster anzuschaffen, zieht er von Tür zu Tür, aber keiner öffnet. Doch dann trifft er einen Langzeitarbeitslosen, der hofft, von den Tories gehört zu werden. Wer soll sonst mit den Vergessenen, um die sich David Cameron kümmern will, gemeint sein, wenn nicht wir ohne Geld? Wird Zeit, dass uns endlich jemand ernst nimmt. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit. Das fordern die Londoner in Barking von einer neuen Regierung. Sie wollen nicht für dumm verkauft werden, erregt sich Amanda, die in einer Backstube Teig knetet. Bunte Reklamezettel flattern durch den Briefkastenschlitz, ja, mit tollen Botschaften, die alle hören wollen. Weniger Kriminalität, bessere Bildungschancen. Das ist doch nur dem Volk nach dem Mund geredet, und zwar von allen Parteien. Dabei werden in Wirklichkeit Steuern erhöht und die Sozialabgaben. Warum behandeln uns Politiker immer wie dumme Kinder und nicht wie Erwachsene? Auch weiter nördlich an einem Kanal mit Hausbooten zeigt niemand Interesse an den Wahlen. Afghanistan-Einsatz, Spesenskandale, Parlamentarier mit fragwürdigen Beraterverträgen. Der Verdruss der Briten ist groß, quer durch alle Bildungs- und Einkommensschichten. Ehrlich sollen sie um Stimmen werben, gerade heraus, und dann die Versprechen auch umsetzen. An ihren Zielen müssen die dranbleiben. Am Ende dieses Rundgangs durch Ost-London steht eine ernüchternde Bilanz. Wählen geht von den Befragten niemand. Die Begründung klingt fast immer gleich. Keine Ahnung, wem ich meine Stimme geben soll. Keiner spricht mich so richtig an. Ich würde ja gerne wählen, weil das wichtig ist, aber es gibt einfach keinen passenden Kandidaten. Wie würden nur die Spitzenpolitiker auf diesen Pessimismus reagieren? Welche Antworten hätten sie? Leider bekommen weder Gordon Brown noch David Cameron davon etwas mit. Werden die prominenten Wahlkämpfer doch viel zu sehr abgeschirmt von diesem wirklichen Bürgerkontakt. Auf der einen Seite durch ihre Berater, auf der anderen durch die Medienmeute an ihren Fersen. Eine Reportage von Silke Engel. Nun geht es los mit dem Bau der russischen Ostsee-Pipeline. Freitag war der offizielle Festakt zum Baubeginn. Deutschland und die EU erhoffen sich von ihr mehr Energiesicherheit. Ob sie bei dieser neuen Abhängigkeit von Russland nicht auf das falsche Pferd gesetzt haben, wird sich zeigen. Besonders die baltischen Staaten und Polen sträubten sich lange gegen Europas größtes Energieprojekt. Doch Altkanzler Gerhard Schröder und sein russischer Freund Putin hatten das Projekt gegen alle Vorbehalte durchgeboxt. Auch vor der schwedischen Insel Gotland hat der Bau begonnen. Mein Kollege Tim Krohn war für uns dort. Von oben sieht die Castore 6 aus wie eine riesige Krake. Das Schiff hängt an 12 riesigen Ankern und zieht sich an denen langsam Meter für Meter voran. Wenn alles normal läuft, schafft die Castore so täglich bis zu 3 Kilometer. Fehler an Bord dürfen jetzt nicht mehr passieren. Sämtliche Rohrstücke werden fugendicht verschweißt und dann in Millimeterarbeit im Meer versenkt. Werner Rotz ist einer der stellvertretenden Projektleiter der Pipeline. Auf diesen Tag hat er sich monatelang vorbereitet. Der optimale Verlauf wäre natürlich ein schönes, flaches Gewässer, wo man die Pipeline in einen schönen Sandboden sicher auflegen kann. Leider finden wir das in der Ostsee nicht überall. Man muss sich da schon so vorstellen, dass unsere Pipeline, die ja doch einen sehr großen Durchmesser hat und relativ steif ist, das heißt, sie kann sich nicht wie ein dünner Spaghetti biegen. Sie hat zwar eine Elastizität, die man ihr eigentlich nicht zutraut, aber so Biegeradien von 2-3 Kilometer muss man einhalten. Die Pipeline muss sicher auf dem Meeresgrund aufliegen. Keine Strömung und kein Wasserdruck darf er jetzt noch was anhaben, mindestens 50 Jahre lang. Der Spezialstahl dazu kommt aus Mülheim an der Ruhr. Er wird beschichtet, mit einem Metallkäfig umhüllt und dann in Mukran auf Rügen nochmal in Beton eingeschlossen. Um die 20 Tonnen wiegt so ein 12-Meter-Stück. Kommen wir noch klein, 1 Meter. Reicht dir? Okay, wir haben 3 Schiffe im Einsatz, sodass im Prinzip praktisch jeden Tag hier ein Schiff abgeht. Diese Rohre gehen jetzt nach Slite, werden dort eingelagert und die Verlegung beginnt in einem Kilometerbereich nicht weit von Slite entfernt. Klaus Schmidt ist der Logistikchef des Pipeline-Betreibers Nord Stream. Er wacht darüber, dass jedes Stückchen Rohr sicher nach Slite auf der schwedischen Insel Gotland kommt. Von dort aus wird das Verlegeschiff Castoro versorgt. Eine 1,5 Kilometer breite Sperrzone rund um das Schiff sorgt dabei für zusätzliche Sicherheit. Die Experten auf der Castoro kennen inzwischen jeden Quadratzentimeter Boden unter dem Meer. 40.000 Quadratkilometer Ostseeboden ließ Nord Stream im Vorfeld der Bauarbeiten untersuchen. Die Pipeline wird an historischen Schiffswracks vorbeigeführt. Alles ist penibel genau geplant, sagen die Betreiber. Ende kommenden Jahres, versprechen sie, soll der erste Strang der Pipeline fertig sein. Ein Jahr später dann die zweite Röhre. Beide zusammen können dann das Erdgas direkt von Russland bis nach Lubmin am Greifswalder Bodden liefern, ohne den Umweg über andere osteuropäische Staaten. Auf der Castoro 6, der Krake vor Gotland, wird nun gearbeitet, mindestens 2 Jahre lang. Zeitgenössische Kunst findet in Russland nicht statt. Das sagt zumindest Sergei Terentjew. Er leitet ein Medienzentrum in Petrozavodsk, nördlich von St. Petersburg. Vor 10 Jahren hat er das Medienzentrum gegründet, wo sich zeitgenössische Künstler treffen und ihre Werke zeigen können. Pauline Tillmann hat sich für uns in der Provinz umgesehen. Zum Atelier von Sergei Terentjew gelangt man über eine Steintreppe. Es liegt im Zentrum von Petrozavodsk, im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Als er die Tür öffnet, wandert der Blick unkontrolliert von einer bemalten Leinwand zur nächsten. Es riecht nach Gips. Auf dem Boden weißes Papier mit Bleistiftkonturen. Der Sims ist vollgestellt mit Pinseln und leeren Wasserflaschen. Dazwischen ein angebrochener Tetrapack Rotwein. Wir beschäftigen uns mit Sport, mit Denkmalschutz, mit dem Gesundheitswesen. Es gibt jede Menge staatlicher Programme. Aber Programme zur Förderung der Kultur? Fehlanzeige. Dabei hat sich die Bedeutung der Kunst in Russland im vergangenen Jahrhundert dramatisch verändert. So wurde unter Stalin noch der sogenannte sozialistische Realismus deklariert. Schöpferische Freiheit war plötzlich unerwünscht. Das Ziel, die Bevölkerung zum Kommunismus erziehen. Aber die Kunst wurde ernst genommen und war wichtig. Früher war das einfach. Der Staat hat Künstler gebraucht. Schließlich hatten sie einen konkreten Auftrag, den der Propaganda. Und heute wissen die Politiker nicht mal, wozu die Kunst gut ist. Das ist eine echte Tragödie. Mit Glasnost und Perestroika hat sich Anfang der 90er auch eine größere Freiheit in der Kunst durchgesetzt. Seitdem geht es aber stetig bergab. Der Staat zieht sich immer mehr aus seiner Verantwortung zurück. Das Engagement in puncto Kunst verlagert sich Schritt für Schritt in Richtung orthodoxe Kirche. Denn die orthodoxe Kirche hat, im Gegensatz zur russischen Regierung, Geld für Kunst, sagt Sergei Terentjew. Es gibt eine Tendenz, dass ein Teil der Kunst in die orthodoxe Kirche umverlagert wird. Zum Beispiel, wenn man Themen zu Geist und Seele ausdrücken möchte. Das heißt, die Regierung hat einen Teil ihrer Pflicht einfach auf die Schultern der Kirche abgeladen. Deshalb hat der 57-Jährige in Petrozavodsk ein Medienzentrum gegründet. Hier können junge Menschen aus der Region erste Gehversuche in der Kunst unternehmen. Dem kann auch Vladlena Gromova sehr viel Positives abgewinnen. Die 26-Jährige kommt aus Petrozavodsk und ist eigentlich Grafikdesignerin von Beruf. Vor 4 Jahren hat sie mit der Kunst angefangen. Also in Petrozavodsk kann man mit Kunst kein Geld verdienen. Aber im Übrigen glaube ich nicht, dass es die Bezeichnung Künstler in Petrozavodsk überhaupt gibt. Es gibt nur das Verständnis eines Künstlers. Und um einer zu sein, sollte man sich nicht von den geografischen Maßen einer Stadt eingrenzen lassen. Schließlich spielt es keine Rolle, wo man wohnt. Dass man in Deutschland allein von der Kunst leben kann, nahezu unvorstellbar für die junge Frau. Aber es ist ihrer Meinung nach generell schwierig, Deutschland mit Russland zu vergleichen. In Russland haben wir vielleicht kein ganzheitliches Verständnis, was zeitgenössische Kunst angeht. Aber es gibt durchaus einen kleinen Markt für diese Kunstform. Und es gibt auch so etwas wie eine Untergrundszene. Doch wenn man an die Größe dieses Landes denkt, ist sie leider sehr überschaubar, weil sie nur wenigen Menschen vorbehalten ist. Gefördert wird die russische Künstlergruppe Sine Nossi, die blauen Nasen zwar nicht, aber sie sorgen mit ihrer Kunst immer wieder für Skandale und damit für Aufsehen. Alexander Schaburow und Jaschislav Misin machen sich seit Jahren mit ihren Werken über die Dreifaltigkeit der heutigen russischen Gesellschaft lustig. Die besteht ihrer Meinung nach aus Puschkin, der orthodoxen Kirche und Premier Wladimir Putin. Und weil das Putin und seinen Gefolgsleuten gar nicht gefällt, werden die absurden Inszenierungen immer wieder zensiert. Vor allem, wenn es darum geht, dass diese Kunstwerke im Ausland gezeigt werden sollen, wie 2007 in der Städtischen Galerie in Dresden. Die Angst der Regierung, die Bilder könnten das Ansehen Russlands gefährden. Kunstfreiheit sieht anders aus. Ein Bericht von Pauline Tillmann war das.